And we're back. Und wir sind zurück. You know, Daniel knows. Weißt du, Daniel weiß. Because as we've traveled all over this beautiful country, Brazil. Als wir durch dieses schöne Land Brasilien fuhren. Preaching to tens and hundreds of thousands of people. Und zu zehn und hunderttausenden Menschen predigten. There was a moment where I had a passion to preach about one particular verse. Gab es einen Moment, wo ich eine Leidenschaft hatte, über einen spezifischen Bibelvers zu predigen? 2 Corinthians 11:3. 2. Korinther 11, Vers 3. Where Paul says, I'm afraid lest the serpent, the devil in his cleverness. Da sagt Paulus, ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. How he deceived Eve will also deceive you away from the simplicity that is in Christ. So auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. So I want you to remember. Ich will, dass du dich erinnerst. The question about the goodness of God and his perfect and wonderful nature and character. Die Frage über die Güte Gottes und über sein wundervolles und schönes Wesen und seinen Charakter goes all the way back to the very beginning of humanity. Geht zurück ganz zum Anfang der Menschheit. It was the very first thing the devil ever did against men. Es war die erste Sache, die der Teufel je gegen den Menschen tat. Is to try to convince him that God's nature is not the way that God said himself that he is. Er versuchte ihn zu überzeugen, dass Gottes Wesen nicht so ist, wie Gott selber sagte, dass er es ist. God said, I'm very good. Gott sagt, ich bin sehr gut. And the devil says, that's not true. Und der Teufel sagt, das ist nicht wahr. If he's very good, then why? Wenn er sehr gut ist, warum? Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? Did God really say? Hat Gott wirklich gesagt? Did he really say you can't eat? Hat er wirklich gesagt, dass du nicht essen darfst? So what did he do with these thoughts? With this word? Was machst du also mit diesen Gedanken, diesen Worten? He planted thoughts in the hearts of Adam and Eve that doubt the goodness of God. Er pflanzte Gedanken in die Herzen von Adam und Eva, die die Güte Gottes anzweifelten. Ask a question. Lass mich eine Frage stellen. What are the thoughts that come to your mind when something bad happens to you? Was sind die Gedanken, die dir kommen, wenn dir etwas Schlechtes geschieht? Aren't these the thoughts that so many times we face? Sind das diese Gedanken, mit denen wir so oft konfrontiert werden? If God is good, why did he allow this to happen? Wenn Gott gut ist, warum ließ er dies zu? Interesting, huh? Interessant, nicht wahr? These thoughts go all the way back to the lies of the devil. Diese Gedanken gehen bis zu den Lügen des Teufels zurück. Always. Immer. If our hearts would be convinced of the nature of God, these questions would never find entrance in our hearts. Wenn unsere Herzen über das Wesen Gottes überzeugt wären, würden diese Fragen nie in unsere Herzen gelangen. Yet it's a question that's in the heart of most Christians. Und doch ist es eine Frage, die im Herzen der meisten Christen ist. Or a question like this. Oder eine Frage wie diese. Where was God when I went through this? Wo war Gott, als ich das durchgemacht habe? Think about this. Überlege mal. These thoughts actually show that we doubt his goodness. Diese Gedanken zeigen tatsächlich, dass wir an seiner Güte zweifeln. So when difficult things happen, when bad things happen to good people, wenn schwierige Dinge passieren, wenn schlechte Dinge guten Menschen passieren, our hearts and the questioning reactions in our hearts show what we really believe. Zeigen unsere Herzen und die Fragen und Reaktionen in unseren Herzen, was wir wirklich glauben. We actually don't believe in a good God that created a perfect world for us to enjoy, which is made through the finished work of the cross. Tatsächlich glauben wir nicht an einen guten Gott, der eine perfekte Welt für uns zum Genießen geschaffen hat, gemacht durch das vollbrachte Werk am Kreuz. We live in heavenly places with Christ Jesus, which is a perfect world to live in, my friend. Wir leben in himmlischen Örten mit Jesus Christus, was eine perfekte Welt ist, in der wir leben, mein Freund. You're walking as a pilgrim through a messed up earth, but in reality you're living in a perfect world called heaven. Du gehst als Pilger durch eine kaputte Erde, doch in Realität lebst du in einer perfekten Welt, Himmel genannt. If you would grasp this truth, wenn du diese Wahrheit ergreifen würdest, the mess of this world would not even affect you. Würde dich das Chaos auf dieser Welt nicht einmal beeinflussen. You know why? Weißt du warum? Because it would be like you were at home sitting in the television watching the news of something that's happening at the other side of the world. Es wäre, als ob du zu Hause bist, im Fernsehen die Nachrichten anschaust, was gerade irgendwo auf der anderen Seite der Welt passiert. That doesn't affect you in your living room. Das betrifft dich in deinem Wohnzimmer nicht. If I'm sitting in heavenly places with Christ Jesus, which is a perfect world for for me, wenn ich in himmlischen Orten zusammen mit Jesus Christus sitze, was für mich eine perfekte Welt ist, then why am I affected what's going on in this world that I'm walking through that's not even my home? Warum werde ich beeinflusst durch das, was in der Welt, die ich durchlaufe, passiert, die nicht einmal mein Zuhause ist? Because I don't really believe that God is good and nothing but good and perfectly good. Weil ich nicht wirklich glaube, dass Gott gut genug ist, gut, perfekt gut ist. So the question that where was God or why did God allow this or if God is love then why? Die Frage also, wo war Gott oder warum lässt Gott dies zu oder wenn Gott Liebe ist, warum? I believe the question comes from our own hearts. Ich glaube, dass die Frage aus unserem eigenen Herzen kommt. Who we have allowed to believe the religious lies of the devil. Wo wir erlaubt haben, die religiösen Lügen des Teufels zu glauben. So we need to resolve these issues. Wir müssen diese Fragen klären. We need to understand that the devil's plans have not changed. Wir müssen verstehen, dass die Pläne des Teufels sich nicht verändert haben. He's always trying to deceive us away from the simplicity that is in Christ. Er versucht immer, uns von der Einfachheit in Jesus abzubringen. In Christ God showed his goodness towards us. In Christus zeigte Gott seine Güte uns gegenüber. It's as simple as that. Es ist so einfach. Before the foundation of the world, God has already chosen me in Christ Jesus. Vor Grundlegung der Welt hat Gott bereits mich in Jesus Christus ausgewählt. Everything is resolved because God is a good God who loves me deeply and passionately. Alles ist gelöst, weil Gott ein guter Gott ist, der mich so tief und leidenschaftlich liebt. So remember. So, erinnere dich. The devil will always try to twist who God really is and write these messages on your heart. Der Teufel wird immer versuchen zu verdrehen, wer Gott wirklich ist und diese Botschaften auf dein Herz zu schreiben. And once I begin to accept these messages and entertain these lies and these doubts. Und wenn ich einmal anfange, diese Botschaften zu glauben und diese Lügen und Zweifel aufrecht zu erhalten, I will always experience what my heart believes. Werde ich immer erleben, was mein Herz glaubt. So look at the cleverness. Schau diese Klugheit an, which I will explain to you better tomorrow. Die ich dir morgen mehr erklären werde.